Frühstück. A19. Hören und lesen Sie. Vergleichen Sie mit der Frühstückskarte. Was bekommen die Gäste? Guten Morgen. Was bekommen Sie? Ein Frühstück Nummer 3, bitte. Mit Tee oder Kaffee? Lieber einen Tee. Mit Milch oder Zitrone? Mit Milch. Und was wünschen Sie? Ich nehme ein Frühstück Nummer 1 und einen Orangensaft. Und was nehmt ihr? Ich möchte das Müsli mit Milch. Und ich bekomme ein Frühstück Nummer 2 und einen Orangensaft. Also ein Frühstück Nummer 3 mit Tee, ein Frühstück Nummer 1 und Nummer 2. Zweimal einen Orangensaft und einmal das Müsli mit Milch. Kommt sofort. Und wie ist Ihre Zimmernummer bitte? 140.